Die Menschen sind unsterbliche Götter. Und die Götter unsterbliche Menschen. Glücklich, wer den Sinn dieser Worte erfasst. Denn er besitzt den Schlüssel zu allem. Es ist Zeit für die kritische Masse.